Bitişen. Hallo, guten Tag. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Seyma Karakasli. Ich bin auf dieser Station als Assistenzärztin tätig und würde gerne mit Ihnen dieses Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Okay. Kurz zum Ablauf werde ich zuerst Ihre persönlichen Daten abfragen, dann Ihre aktuelle Beschwerden, am Ende ein paar Informationen über Ihre Familie. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Manfred Holtkamp. Manfred Holtkamp. Könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachname langsam buchstabieren? Ja, Manfred ist M-A-N-F-R-E-D. Manfred. Und der Nachname Holtkamp. H-O-L-T-K-A-M-P. M? M, M. M danach? M-P. P, okay. Ja, Holtkamp. Okay. Holtkamp, okay. Herr Holtkamp. Okay. Wie alt sind Sie und wann sind Sie genau geboren? Ich bin 62 Jahre alt. Und ich bin geboren am 21. Oktober 1959. Okay. Und wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie, Herr Holtkamp? Ungefähr 1,76 groß. 70. Und wiege 90 Kilo. Okay. Ja, was tut Sie zu uns? Ja, so seit ungefähr 3 Stunden. Also jetzt haben wir 11 Uhr seit dem Frühstück heute Morgen. Da war mir plötzlich übel und so unwohl. Habe einmal erbrochen und ich habe auch so einen Druckschmerz im Brustkorb und auch so im Oberbauch. So, da, so unterm Brustbein. Also in der Mitte. Ja, wie sieht das Erbrochen aus, Herr Holtkamp? Das war so ein bisschen grünlich, gelb und Schleim. Aber das war auch nicht viel. Sie haben erwähnt, dass Sie Brustdruck Gefühl haben und ja. Oberbauchschmerzen. Ja, aber also, mehr in der Brust, mehr Brustdruck. Und das geht so irgendwie in den Oberbauch rein. Aber der Oberbauch, der Brustdruck, der ist schon ziemlich stark. Aber Sie haben Brustschmerzen. Ja. Okay. Ja. Könnten Sie genau beschreiben, sind diese Schmerzen eher dumpf, krampfartig oder ziehende, brennende? Also die haben ziemlich schnell begonnen. Das ging ziemlich schnell. Und die sind mehr so dumpf, drückend. Ja, als ob jemand so von außen einen Gürtel um den Brustkorb legt und zuzieht. Es ist so eng. Also gürtelförmig, okay. Wie stark sind diese Schmerzen auf einer Schmerzskala 0 bis 10, wobei 0 kein Schmerz und 10 sehr starker Schmerz ist? Oh. Ja. Ich würde sagen, im Anfang war das so 7. Und dann habe ich meinen Nachbarn das gesagt und dann hat er mir so ein Spray gegeben und den hat er gesagt, den soll ich unter die Zunge sprühen. Dann wurde der Schmerz etwas besser, aber das war jetzt schon vor 2 Stunden und jetzt werden die Schmerzen wieder schlimmer. Okay. Also hat dieses Spray bei Ihnen Verbesserung gebracht? Geholfen. Geholfen, ja. Ja, etwas, hat etwas geholfen. Kennen Sie den Namen von der Spray? Nein, das war so eine Packung, da stand irgendwas so Rotes drauf. Weiße Packung und rote Schrift. Okay. Strahlen diese Schmerzen irgendwohin aus? Also außer gürtelförmige Schmerzen? Eigentlich nur so ein bisschen in den Oberbauch, so hier, so unterm Brustbein. Mhm. Ein bisschen links unterm Brustbein, aber sonst strahlen die nicht aus. Okay. Sind diese Schmerzen dauerhaft oder gehen sie wieder weg? Die sind ziemlich dauerhaft. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Nein, das war bisher immer in Ordnung. Ich muss in der Nacht einmal auf Toilette, aber das mache ich, muss ich schon seit einigen Jahren. Aber da hat sich nichts geändert. Okay. Okay. Haben Sie Herzrasen, Herzklopfen bemerkt? Herzrasen? Nee. Nee, Herzrasen habe ich nicht bekloppt. Und Herzklopfen auch nicht so richtig. Nee. Mhm. Oder müssen Sie öfter aufstoßen? Manchmal nach dem Essen. Mhm. Wenn ich dann zu viel vielleicht Mineralwasser getrunken habe mit dieser Kohlensäure, dann ist das manchmal so, aber sonst nicht. Okay. Ja, also sind diese Schmerzen nahrungsabhängig? Also Brust- und Oberbauchschmerzen? Habe ich nicht verstanden, genau. Was sind die Schmerzen? Sind diese Schmerzen nahrungsabhängig? Nein, das ging gestern los, heute Morgen los, da war ich beim Frühstücken, aber ich hatte kaum was gegessen und eine Tasse Kaffee getrunken und dann begannen diese Schmerzen. Oder haben Sie bemerkt, diese Schmerzen lageabhängig? Nee, ich muss mich einfach ruhig verhalten, ruhig hinsetzen. Wenn ich jetzt irgendwas machen würde, glaube ich, mich bewegen würde, dann habe ich Angst, dass die schlimmer werden. Also, wenn Sie bewegen, schlimmern sich die. Habe ich die Befürchtung, habe ich die Angst. Ah, okay. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich denke, lieber ruhig sitzen. Mhm. Okay. Okay, haben Sie Fieber oder fühlen Sie sich fiebrig? Nee, Fieber habe ich nicht. Nee. Okay. Leiden Sie unter Nachtschweiß oder Schüttelfrost? Nein, habe ich auch nicht. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Ach, ich habe eigentlich im Laufe der letzten Jahre immer zugenommen. Deswegen wiege ich jetzt ja 90 Kilo. Und da sagen alle, meine Familie und mein Arzt sagt, das ist zu viel. Ich muss Gewicht abnehmen. Aber das ist schwer. Also, was meinen Sie damit? Also innerhalb von ein Jahr, wie viel Kilo haben Sie zugenommen? Oh, ich würde sagen, innerhalb der letzten 5 Jahre habe ich 10 Kilo zugenommen. Mhm. Ja. Leiden Sie unter Schluckbeschwerden? Nein. Nein. Haben Sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen? Nö, ich muss, wie gesagt, einmal in der Nacht muss ich raus zum Wasser lassen, aber dann schlafe ich sofort wieder ein. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ja, der ist gut, ist zu gut, weil ich esse, glaube ich, zu viel. Mhm. Okay, Herr Koltkamp, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Was meinen Sie, was verstehen Sie unter chronischen Erkrankungen? Also ich meine, Bluthochdruck, Blutzucker oder Asthma oder Also ich hab seit ungefähr 15 Jahren habe ich einen hohen Blutdruck. Und da nehme ich auch Medikamente für ein. Okay. Was nehmen Sie dagegen ein? Ich habe das hier auf dem Zettel, da steht Furosemid 10 steht dahinter. Eine morgens. Okay. Und Ramipril 5. Eine morgens und eine halbe abends. Okay. Und dann steht hier noch Misoprolol 5. Eine morgens und eine abends. Okay. Und ja, fehlt Ihnen noch etwas? Also nur Bluthochdruck? Ja, nee, sonst habe ich nicht so. Ich habe Allergie, habe ich gegen Nickel. Nickel. Nickel. Aber seitdem ich das weiß, ist es zwar so am Gürtel, an dem Metall vom Gürtel, dass ich da dann hier so ein Ekzem kriege am Bauch. Aber seitdem ich das weiß, ist das nicht mehr so ein Problem für mich. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, mir wurde schon mal die Gallenblase rausgenommen, vor ungefähr 6 Jahren. Da hatte ich viele Steine und vorher auch mal Gallenkoliken gehabt. Okay. Ist diese Operation komplikationslos verlaufen? Aber war alles gut. Nehmen Sie außer diese Furosemid, Ramipril und Bisoprolol irgendwelche Medikamente ein, also Schmerzmittel oder? Nee, ich nehm nichts ein. Bis auf dieses Spray eben von dem Nachbarn. Das nehme ich nichts ein. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, Corona habe ich 3 Impfungen kriegt. Angeblich soll ich jetzt bald die vierte Impfung kriegen, aber warte ich mal noch ab jetzt. Aber 3 habe ich. Und sonst die normalen Impfungen gegen Tetanus und Diphtherie und das habe ich. Okay. Ich habe vergessen zu fragen. Also leiden Sie gerade an diese Schmerzen? Also können Sie ertragen oder soll ich Ihnen ein Schmerzmittel geben? Also die sind jetzt schon ganz schön stark, die Schmerzen. Also vielleicht, wenn Sie so ein Spray haben, den ich da vom Nachbarn gekriegt habe, aber ich weiß eben nicht, was das war. Aber der Nachbar hat gesagt, es ist kein Asthma-Spray. Okay. Lassen Sie uns über Ihre Lebensgewohnheiten sprechen. Rauchen Sie? Ich habe geraucht bis zu der Gallenoperation, also vor 7 oder 8 Jahren. Danach habe ich aufgehört. Also seit 7 oder 8 Jahren rauche ich nicht mehr. Okay. Wie viele Zigaretten haben Sie damals geraucht? Ja, so 20. Das war 55, 20, ja, so gut 30 Jahre lang habe ich geraucht. 30, okay. Trinken Sie regelmäßig Alkohol? Ja, früher habe ich mehr getrunken. Früher habe ich so Bier regelmäßig abends 2 Flaschen getrunken. Und jetzt trinke ich ja mal eine Flasche Bier, aber auch mal häufiger alkoholfreies Bier. Okay. Also ein Flasch Bier. Ja, aber nicht mehr so regelmäßig. Vielleicht jeden zweiten Abend trinke ich Bier mit Alkohol. Okay. Haben Sie Kontakt mit dem Drogen? Nein, habe ich nicht. Hatten Ihre Eltern chronische Erkrankungen? Kennen Sie Herr Holtkamp? Also mein Vater, der ist mit 74 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Und die Mutter ist mit 70 Jahren an Blutkrebs, weißem Blutkrebs, ich glaube, das heißt Leukämie, gestorben. Okay. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Mhm. Er ist 2 Jahre älter als ich. Er hatte voriges Jahr eine Operation am Herz, Bypass-Operation. Okay. Wie ist Ihr Familienzustand? Ich bin verheiratet und wohne mit meiner Frau zusammen. Mhm. Oh. Okay. Haben Sie Kinder? Wir haben keine Kinder, nein. Was machen Sie von beruflich? Ich bin jetzt noch ein Jahr tätig. Ich arbeite in der Verwaltung, im Büro. Mhm. Das ist eben eine sitzende Tätigkeit. Ich bewege mich da nicht viel. Okay. Ja, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Haben Sie Fragen oder möchten Sie hinzufügen? Mir fällt jetzt ein, dass ich in den letzten 4 Wochen, wir wohnen im zweiten Stock ohne Fahrstuhl. Und in den letzten 4 Wochen, wenn ich da die Treppen hochgestiegen bin und vielleicht noch etwas getragen habe, dann habe ich auch so diesen Druck gekriegt. Aber nicht so stark wie heute. Und dann, als ich dann oben war, dann ging das wieder weg. Und meine Frau hat gesagt, ich muss zum Arzt. Ich muss dem Arzt das sagen. Aber habe ich bisher nicht gemacht. Also, wenn Sie hochsteigen möchten, bekommen Sie Atemnot? Ja, dieses Druckgefühl, dieses enge Gefühl. Gefühl, okay. Okay. Ja, fällt Ihnen noch etwas ein? Was? Ich bin immer neugierig. Ich frage Sie, was kann das sein? Okay, ja, nein. Okay. Ja, jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen. Dann Ihre Vitalparameter überprüfen. Was sind Vitalparameter? Also Herzfrequenz oder Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung und natürlich EKG schreiben. Ja. Können Sie mir denn noch mal was von diesem Spray geben? Bitte? Können Sie mir noch mal etwas von diesem Spray geben, den mir mein Nachbar gegeben hat? Der hat ja etwas geholfen. Ja, jetzt lege ich Ihnen einen Zugang ein und dann bekommen Sie eine Schmerzmittel und diese Schmerzen lindern sich. Okay, gut. So können wir es machen. Danke. Gut. Okay, und Sie schreiben jetzt 5 Minuten? Okay, danke schön. Gut. Gibt es Fragen vom Moderator? Nein, aber wenn der Patient sagt, er habe ein Spray verwendet und dieses Spray ist kein Asthma-Spray, sollte uns direkt Nitroglycerin einfallen und der Patient sollte sofort ein EKG machen, gleichzeitig Vitalparameter überprüfen und Blut abnehmen. Gut, ja. Würde ich als Patient auch zustimmen? Ja. Okay, bis gleich. Wir können das ja gleich noch besprechen. Ne? Okay. Gut, bis gleich. Okay, bis gleich. Ja. Gut. Okay. Er teilt mit, dass er seit 4 Wochen Angina pectoris leide. Ja. Und er berichtet, dass er an Nausea und Vomitus leide. Ja, seit heute Morgen oder seit schon länger? Seit heute Morgen. Heute, ne? Morgen, ja. Ja. Mhm. Das Erbrochen sieht grünlich und gelblich aus. Okay. Gut. Und, hat er Risikofaktoren? Ja, er habe familiäre Disposition. Ja. In welcher Art? Die familiäre Disposition? So, bei dem Vater. Ja. Er sei an Myokardinfarkt verstorben. Ja. Und seine Bruder wurde Bypass-Operation durchgeführt. Okay. Okay. Und er sei. Ja? Bitte? Hat der Patient chronische Erkrankungen sonst noch? Ja, er leidet an arterieller Hypertonie. Ja. Und er ist Übergewicht. Ja. Und hat er eine Raucher-Nikotin-Anamnese? Ja, ja. Okay. Er rauche 30 Jahre lang, ja, eine Packung am Tag habe geraucht. Bis wann? Hat er aufgehört? Vor 7, 8 Jahren habe er damit aufgehört. Ja, warum hat er da aufgehört? Für die Operation, also Cholezystektomie. Ach so, da war eine Cholezystektomie. Und gut, gut, okay, danach hat er aufgehört. Ja, okay. Mhm. Und ja, also als vegetative Anamnese, er habe innerhalb von 5 Jahren 10 Kilo zugenommen. Ja. Und er leide unter Nokturie. Einmal pro Nacht. Okay. Aber das war nicht anders als sonst. Was ist denn Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, laut der anamnestischen Angaben gehe ich von Myokardinfarkt aus. Mhm. Und Differentialdiagnostisch? Als Differentialdiagnostisch kommen Angina pectoris und diese Schmerzen sind gürtelförmig. Vielleicht das kann auch Pankreatitis okay. sein. Und hat der Patient eine Magenanamnese? Ja, er hat einmal erbrochen. Und sonst früher hatte er früher mal Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni. Ja, er hat nicht erwähnt. Okay, gut. Mhm. Ja, also ich denke mir, so wie Sie das schildern, muss man an eine zumindest klar denken, Angina pectoris, gegebenenfalls sogar Myokardinfarkt. Und da ist jetzt ja auch Eile geboten. Da müssen wir jetzt zügig handeln. Mhm. Wenn der Patient berichtet, dass er wahrscheinlich, hat er wirklich Nitrospray genommen, wissen wir das oder ist das Ihre Vermutung? Ja, anamnestisch nur ein Spray. Ein wir Spray? Wissen nichts, hat er den Spray hingenommen, hat er ihn eingeatmet oder hat er ihn in den Mund gesprüht? Oder? Ja, in den Mund gesprüht. Mhm. Okay. So, dann kann man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich ein Nitrospray war. Und dieser Spray hat ihm ja wohl etwas geholfen. Ja, genau. Das deutet ja auch uns schon etwas darauf hin. Also wichtig ist, denke ich, wenn so ein Patient kommt, sollte man nicht groß jetzt die vegetative Anamnese erheben, sondern die Vitalparameter erfassen, während Sie den Patienten befragen. Während Sie den Patienten befragen, können Sie den Blutdruck messen, mhm. können Sie SpO2 messen, können ihn eventuell an einen Monitor hängen. Ja? Und das ist etwas, was, glaube ich, den Patienten auch sehr beruhigt. Weil der hat ja Schmerzen. Dem ist ja nicht gut. Und der kommt ja nicht aus Langeweile zu Ihnen, sondern der sagt, ich brauche Hilfe. Und da macht es Sinn, wenn das Richtung Herz geht, nicht die Anamnese so dehnen, sondern sagen, Herr Holtkamp, ich messe jetzt erst gerade Ihren Blutdruck, ich messe Ihren Sauerstoffgehalt im Blut und hänge Sie an einen Monitor an, dann kann ich sehen, wie Ihr Herz schlägt. Und ich gebe Ihnen jetzt testweise nochmal einen Spray, weil er gesagt hat, in der Schilderung, die Wirkung des Sprays hat nachgelassen. Das war anfangs gut, aber jetzt hat er wieder mehr Schmerzen. Wichtig ist einfach bei solchen Patienten, dass man akut während der Anamnese etwas tut, was in die richtige Richtung, glaube ich, geht. Sie machen nichts falsch damit und der Patient ist schon mal beruhigt, weil es wird etwas getan. Es wird gehandelt. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da würde ich einfach, sollte Sie in der Prüfung so einen Patienten bekommen, dann würde ich in aller Ruhe sagen, so, Herr Holtkamp, hier haben wir den Monitor, ich messe den Blutdruck und das. Und dann stelle ich Ihnen ein paar Fragen und dann sind wir auf der sicheren Seite erstmal, so der Diagnostik schon mal. Und ich glaube, das macht auch einen guten Eindruck vor den Prüfern. Okay. Gerade eben, wenn es Richtung Herz geht. Wenn der Patient jetzt ein dickes Knie hat und sagt, mir tut das Knie so weh und das ist so dick, da müssen Sie jetzt nicht SpO2 messen und den Blutdruck sofort und hast einen Monitor, sondern da kann man erstmal in aller Ruhe Anamnese erheben und. So. Sie haben sehr gut, finde ich, und sehr ruhig die Anamnese erhoben. Sie haben auch dann die Patientensprache übersetzt in die Fachsprache. Ja. Das haben Sie gut gemacht und denken Sie nur dran, wenn der Patient sagt, Sie haben gefragt, seit wann haben Sie die Schmerzen? Dann sagt der Patient, seit 3 Stunden. Dann ist eigentlich die nächste Frage einmal der Charakter des Schmerzes, aber dann ist die nächstwichtige Frage, hatten Sie so einen Schmerz schon mal? Ja? Ist es das erste Mal, dass Sie diesen Schmerz hatten oder ist das schon häufiger passiert? Und dann sagt er, in den letzten 4 Wochen merke ich beim Treppensteigen, dann geht der Brustkorb so zu. Und da sollte man ja schon etwas hellhörig werden. Ne? Dass das doch eine sicherlich Angina pectoris ist, die in Richtung vielleicht dann doch eines Gefäßverschlusses schnell gehen kann. Ja. Ja, aber sonst finde ich, wenn Sie weiterhin dabei schön ruhig bleiben, den Patienten anschauen und ihre strukturierte Anamnese machen, dann finde ich das gut. Dankeschön. Wie lange haben Sie noch Zeit zur Prüfung? Also mein Termin ist 21. Mai. Okay. Und ich frage immer, wo? Hessen. Wo? Hessen, Frankfurt. In Hessen, okay. Ja, ja, aus meiner Sicht, Sie hatten das ja auch angemerkt mit dem Nitrospray, wenn es kein Asthmaspray ist, das habe ich so extra gesagt, also der Nachbar hat gesagt, es ist kein Asthmaspray, dann kommt eigentlich nur noch ein Nitrospray, glaube ich, in Betracht. Ja? Gut. Ja, gibt es noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen? Haben wir was vergessen?